1 Live Infos. Mit Benjamin Paris um 7 Uhr. Nordkorea präsentiert Wasserstoffbombe. Massenevakuierung in Frankfurt am Main läuft und das Wetter wird recht freundlich. Rüstungsprogramm. Nordkorea hat angeblich eine eigene Wasserstoffbombe entwickelt und sie möglicherweise auch schon getestet. China und Südkorea melden starke Erdbeben aus Nordkorea, die auf einen Bombentest hinweisen. Vorher war die Wasserstoffbombe im Staatsfernsehen präsentiert worden. Aus der Region berichtet Jürgen Hanefeld. Der Sprengkörper sei, so wörtlich, zu 100% im eigenen Land produziert worden, sagte Diktator Kim Jong-un. Beim Besuch des nordkoreanischen Instituts für Atomwaffen hatte eine Wasserstoffbombe inspiziert, deren Sprengkraft sich angeblich variieren lässt. Sie könne mit der neuen Langstreckenrakete transportiert werden, heißt es in der offiziellen Meldung. Überprüfen lassen sich diese Angaben nicht. Türkei-Festnahmen. Der türkische Außenminister Çavuşoğlu hat die Bundesregierung angegriffen wegen der zwei festgenommenen Deutschen. Der Minister sagte, man solle sich gefälligst raushalten, es handle sich um Putschisten. Bundesaußenminister Gabriel ist besorgt. Was wir in der Vergangenheit erlebt haben, ist, dass eigentlich nur wirtschaftlicher Druck hilft, die Türkei zum Einlenken zu bekommen. Das haben wir in der Frage der 680 deutschen Unternehmen gesehen, die die Türkei auf eine Liste von Interpol gesetzt hatte mit der angeblichen Terrorverdacht. Die beiden Deutschen waren am Flughafen Antalya festgenommen worden und sollen türkischer Herkunft sein. Die Bundesregierung geht davon aus, dass sie aus politischen Gründen festgenommen wurden. Evakuierungsaktion. In Frankfurt laufen die letzten Vorbereitungen für eine Bombenentschärfung. Bis 8 Uhr müssen 60.000 Menschen das Sperrgebiet um die Bombe verlassen haben. Die größte Evakuierungsaktion seit dem Krieg. Betroffen sind auch zwei Krankenhäuser, Altenheime und der Hessische Rundfunk. Die Polizei will das Sperrgebiet am Vormittag kontrollieren. Die Weltkriegsbombe in Frankfurt soll dann gegen Mittag entschärft werden. Raumfahrtrekord. Von der internationalen Raumstation ISS sind drei Astronauten zurückgekommen, unter ihnen die Rekordhalterin der NASA. Peggy Whitson hat jetzt schon so viel Zeit im All verbracht wie kein anderer US-Bürger vor ihr, nämlich 655 Tage. Sie ist mit 57 gleichzeitig die älteste Frau, die je im Weltraum war und hat schon zweimal das Kommando auf der ISS geführt. 1 Live. Sektorwetter. Erstmal scheint oft die Sonne, dann machen sich zwischen Ostwestfalen und dem Siegerland mehr Wolken breit. Schauer können auch dabei sein, dazu in Herford heute 18 Grad, Arnsberg 19. Schwerte und Härte kommen auf 20 Grad und Düsseldorf auf 21. Morgen mehr Sonne und meistens trocken, am Dienstag dann schon wieder grau und immer wieder nass. Stauschau. Mit einem Hinweis für die A45 Hagen Richtung Gießen. Die ist zwischen Kreuzolpe Süd und Freudenberg wegen Bauarbeiten bis morgen früh gesperrt. Da müsst ihr dem roten Punkt folgen. 1 Live. Mit Benny Bauerding. Hey, guten Morgen. Jawohl, ich habe ganz viel neuen Kram für euch. Neue Musik gleich am Neu für den Sektorsonntag. Gibt was Frisches von Maroon 5, hat er gleich bei mir. Und es gibt was Frisches für die 1 Live O-Ton Charts, das auch gleich. I don't like my mind right now. Stacking up problems that are so unnecessary. Wish that I could slow things down. I wanna let go, but there's comfort in the panic. And I drive myself crazy, thinking everything's about me. Yeah, I drive myself crazy, 'cause I can't escape the gravity. I'm holding on. Why is everything so heavy? Holding on to so much more than I can carry. I keep dragging around what's bringing me down. If I just let go, I'd be set free. Everything is so heavy. You say that I'm paranoid, but I'm pretty sure the world is out to get me. It's not like I made the choice to let my mind stay so fucking messy. I know I'm not the center of the universe, but you keep spinning around me just the same. I know I'm not the center of the universe, but you keep spinning around me just the same.

Say, say, say, hey, hey, now, baby. Oh, mama, don't play now, baby. Say, say, say, hey, hey, now, baby. So let's go on things straight now, baby. Tell me if you love me or not. Love me or not, love me or not. At the house on you, am I lucky or not? Lucky or not, lucky or not. You gotta tell me if you love me or not. Love me or not, love me or not. I'm wishing for you, am I lucky or not? Lucky or not, lucky or not. Live. Ich bin überrascht, wie hoch der Sänger kommt. What Lovers Do, ziemlich neu, am Neu für den Sektor Sonntag. Finde ich gut. Übrigens, auch den nächsten Song, den ich hier habe, liebe ich sehr. The XX und Unhold für euch. I don't blame you. We got carried away. I can't hold on to an empty space. Now you found. Then you start to orbit. It could be love. I think you're too soon to call us old. When and where did we go cold? I thought I had you on hold. And every time I let you leave, I always saw you coming back to me. I had you on hold. found and you start to orbit. It could be love. I think you're too soon to call us so. When and where did we go cold? I thought I had you on hold. And every time I let you leave, I always saw you coming back to me. When and where did we go cold? I thought I had you on hold. I thought I had you on hold. I thought I had you on hold. stehen. Um 20 nach 7 in 1 live. Also ich würde ehrlich gesagt eher liegen bleiben. Vorgestern war meteorologischer Herbstanfang oder wie es in unseren Supermärkten auch gern mal heißt, die Adventszeit beginnt, ja. 1 live. Absolut Ibiza. Spekulatius und Lebkuchen und so gibt's ja jetzt schon wieder überall. Aber vorher haben wir euch nochmal das letzte Sommerfeeling des Jahres ins Radio geholt. Wir haben den ganzen Tag live aus Ibiza gesendet. Mit unseren Gewinnern, die wir da hingeschickt haben, direkt vom Playa del Bossa, dem größten Partystrand der Insel. Das Ganze, ich muss euch einfach noch mehr den Zahn lang machen. Direkt, wirklich direkt am Meer. Leider hat Kollege Philipp Isterovic seine Badehose zu Hause vergessen, der Trottel. Deswegen möchte ich von dir, René, dass du jetzt losziehst und Philipp eine pinke Badehose besorgt in den 1Live-Farben. Doch, sag nein. Doch. Was ist, wenn ich ihm einen pinken Bikini besorge? Ja, das wäre vielleicht sogar noch passender gewesen. Marcel hier von der 1Live Party Beach Crew hier. Ich sehe gerade, wie der Philipp Isterovic vom Norado stehen, in quietschpinken String-Slippern hier. Das ist der Wahnsinn. Ich trage tatsächlich, weil das die Challenge hier ist, so eine pinkfarbene, 1Live-farbene Badeslip, die man in den 80ern getragen hat. Es ist unglaublich. Die Leute sind aber einfach genauso, wie sie rüberkommen im Radio. Super sympathisch, total herzlich. Man gehört irgendwie schon so ein bisschen dazu. Ich schäme mich sehr, weil ich hier am Beach stehe, auf Ibiza, wo alle Menschen unfassbar schön sind und geil. Und ich stehe hier in einer pinkfarbenen, super engen Badehose. Was auf Ibiza passiert, das bleibt auf Ibiza. Hat ein bisschen gespannt, das Ding vorne, aber... So, bevor ich gleich das Frühstücksei im Halse stecken bleibt, schnell Musik, nochmal ein bisschen was Sommerfeeliges. Hier ist der aktuelle Platz 1 der deutschen Charts für euch. Excellent Grosso, More Than You Know. I saw it coming. From miles away, I better speak up if I got something to say. Cause it ain't over until she sings. You had your reasons, you had a few, but you know that I would go anywhere for you. Cause it ain't over until she sings.

me another round, homie, we about to clown. Why? Cause it's about to go down. Swing your partner round and round, and then the night is going down. One more shot, another round, and then the night is going down. Swing your partner. Okay, wow. 4 Jahre ist das jetzt schon wieder her. Damit sind The Script bei uns richtig durchgestartet. Mit Hall of Fame 2013 war das. Und jetzt kommt bald ihr neues Album raus. Ihr 4. ist das schon. Das soll wohl angeblich ein bisschen anders klingen als das, was sie bisher so gemacht haben. Love Not Lovers hören wir jetzt gleich hier in 1 Live am Neu für den Sektor Sonntag. Ist die ganz neue Single von The Script und ich finde tatsächlich, dass es ein kleines bisschen anders klingt. Irgendwie weniger Rock, bisschen mehr EDM, bisschen mehr Wumms dahinter. Also zumindest jetzt gleich, wenn der Song mal in Fahrt kommt. 1 Live, neu für den Sektor Sonntag. Another day at the weekend, you met a guy named Jack. Give him the keys to the castle, but he never called you back. You met a guy on vacation, and you were in paradise. Only found out when you got home, he had 3 kids and a wife. Swipe right on Tinder, had a little fun on the phone. You met up, but he got so drunk that you had to swipe left, had to send him home. Oh, the harder you chase it, the more love will run. So tell me you're done. No more going under the covers. No more one bed to another. Cause you will never find love. You will be find lovers. You go from one to the other. Like you think your days are numbered. But you will never find love. You will be find lovers. Oh, oh, oh. All night, but he was trying to get you into bed and leave you at first light. Then you hit a thing with a rock star, he was living up to the hype. Till he got you back to the hotel, only want your love for just one night. Oh, I know you feel like love's on the run, but your day will come.

4 Millionen Bienen geklaut worden. Die haben immerhin einen Wert von 50.000 Euro. Und wenn sowas passiert, heißt es, dann sind es wohl meistens andere Imker, die die Dinger klauen. Trotzdem irgendwie absurd. Aber mit absurden Diebstählen kennt sich 1Live-Reporterin Nicole Schröder aus. Absolut. Also bleiben wir mal bei der Landwirtschaft. In Österreich wurden zum Beispiel mal 300 Kilo Maiskolbenblätter geklaut. Also noch nicht mal die Maiskolben selber. Und die Diebe haben die Maiskolben dann erstmal ernsthaft geschält, die Kolben auf dem Feld liegen lassen und die Blätter mitgenommen. Warum? Also ich meine, den Mais könnte man ja noch essen oder irgendwie als Viehfutter verwenden. Aber was macht man bitte mit diesen Blättern? Die werden wohl ganz gerne für Kostüme benutzt. Dein Ernst? Ja, ob das hier so war, weiß man aber nicht. Okay. Ja, und wo ich mich auch frage, was zur Hölle will man damit? Klotüren. In Brandenburg wurden nämlich 22 davon von Raststätten geklaut und die Diebe haben die Türen dann einfach in ein paar Tagen an der Autobahn entlang ausgehebelt. Aber kann die denn verkaufen? Also gibt es da irgendwie so einen Raststätten-Klotüren-Schwarzmarkt oder was? Nicht, dass ich wüsste. Also okay. Die Polizei meinte, dass man höchstens die Edelstahlbeschichtung davon verkaufen könnte. Mhm. Ja, die Klotüren waren aber nur von außen beschichtet, damit kann man wohl kaum Gewinn machen. Und wo wir gerade bei den Themen kaum Gewinn und Toilette sind, in manchen öffentlichen Toiletten in China wurde so viel Klopapier geklaut, dass da inzwischen Gesichtsscanner eingebaut worden sind. Ah, geil. Ja, und wenn du zu oft Nachschub haben willst, dann kriegst du eben nichts mehr. Also ich nicht, aber bei mir an der Uni hat ein Kommilitone tatsächlich auch immer diese dicken Rollen von der Uni für seine WG geklaut. Also es macht durchaus schon Sinn, wenn man Geld sparen will. Ne? Ja, vielleicht. Aber es geht auch noch ein bisschen schlimmer. Ja. In Florida sind 5 Typen mal in ein Haus eingebrochen und da haben die natürlich einiges mitgehen lassen und darunter auch 3 Urnen. Was? Komm, das ist ein bisschen pietätlos, ja, oder? Habe ich auch gedacht. Ja. Aber die Typen waren wohl einfach ein bisschen dämlich. In den Urnen war die Asche vom Vater der Hausbesitzerin und in den 2 anderen Hundeasche. Nein! Mhm. Und die Diebe dachten aber, sie hätten Heroin oder Kokain gefunden. Das ist nicht dein Ernst. Haben eine Leine gezogen, oder was? Mhm. Ja, sie haben es wirklich getan. Sie haben sich die Asche einfach durch die Nase gezogen. Das hat dann komischerweise gar nicht gewirkt. Und dann haben sie es gecheckt und den Rest in einen See gekippt. Zu dumm zum Klauen. Über kuriose Diebstähle haben wir gesprochen hier in 1Live. In Luxemburg wurde einem Imker diese Woche knapp 4 Millionen Bienen geklaut. To be young and in love in New York City. Do not know who I am, but still know that I'm good long as you're here with me. To be drunk and in love in New York City. Midnight into morning coffee. Burning through the hours talking. I like me better when I'm with you. I like me better when I'm with you. I knew from the first time I'd stay for a long time. Cause I like me better when I like me better when I'm with you. I don't know what it is, but I got that feeling. Waking up in this bed next to you, swear the room, yeah, got no ceiling. If we lay, let the day just pass us by. I might get to too much talking. I might have to tell you something. Damn. I like me better when I'm with you. I like me better when I'm with you. I knew from the first time I'd stay for a long time. Cause I like me better when I like me better when I'm with you. From the first me better when I'm with you. Benny Bauerdick. Feel like a superhero. What type of dreams are these? I'm as high as eagles. I'm taller than the trees and I can't turn back. I tell my heart to relax. Late at night, in the dark, I close my eyes. And suddenly everything hit gone. I've been lifted, lifted, lifted. Reach up on the light. I've been lifted, lifted, lifted. Devil can't catch me tonight. I'm not afraid and I'm not alone. Even if I'm dancing on my own. I've been lifted, lifted, lifted. All I hear is music. I'm losing all control. Somebody don't make them love you. Must I always be waiting, waiting on you? Must I always be playing, playing your fool? I sing your songs, I dance your dance. I gave your friends all a chance. Putting up with them wasn't worth never having you. Oh, maybe you've been through this before, but it's my first time, so please ignore the next few lines, 'cause they're directed at you. I can't always be waiting, waiting on you. I can't always be playing, playing your fool. I keep playing. It's not my scene. Want this plot to twist. I've had enough mystery. Keep building it up, but then you're shooting me down. But I'm already down. Just wait a minute. Just sit and wait it. Just wait a minute. If I was in your position, I'd put down all my ammunition. I'd wonder why it had taken me so long. But Lord knows that I'm not you. And if I was, I wouldn't be so cruel. Cause waiting on love ain't so easy to do. Must I always be waiting, waiting on you? Must I always be playing, playing your fool? No, I can't always be waiting, waiting on you. I can't always be playing, playing your fool. So, Martin Solveig featuring Amel Ma, All Stars. Jetzt noch für euch vor den 1Live-Infos. We are stars, we are one. We light up the night like a black sun. We all shine, we are chrome, and we are shimmering.